downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, yes! Scores! He scores! The Bulls lead 87-86. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Mehr Infos findet ihr auf www.basket.de und facebook.com/basket. Ihr wisst, wenn ich das Intro mache, wie gewohnt wackelig, dann gibt's Memory Lane auf die Ohren. Episode 5. Yes. Leco Mio, habe ich gesagt, zum Start. Es geht los und wir haben uns einen Schmankerl vorbereitet. Ich persönlich freue mich sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist ein kleiner Teaser, der aber noch nicht so viel verrät, ist ehrlich gesagt außerhalb der Dirk Nowitzki-Ness mein Lieblingsspieler aller Zeiten, könnte man eigentlich fast schon sagen. Das wusste ich gar nicht. Schön. Also nicht, dass ich jetzt total der Freak wäre oder sowas, aber rein visuell und vom Feintuning her, das ist dann vielleicht wohl sehr wohl schon ein kleiner Teaser, sicherlich einer der Spieler, der am ästhetischsten ist zum Ansehen. Ja, das stimmt. Dann hören wir uns doch auch wie gewohnt bei Memory Lane in einem kurzen Soundbite mal an, um wen es geht. Rebounds around that free throw line. There's the dream shake! Yes! So, ihr werdet es gehört haben, der Dream Shake gehört keinem anderen als Phil? Hakeem the Dream. Hakeem Olajuwon. Und yes. Es ist sicherlich einer der Spieler, die man, ja, wie wahrscheinlich nur eine Handvoll anderer an einem einzigen Wurf erkennen kann. Der Signature Move, sei es irgendwie der Skyhook von Kareem. Das ist der Dream Shake von Hakeem. Und ich glaube, ja, er ist extrem memorable, extrem wiedererkennbar und ebenso ist er auch eigentlich absolut nicht zu verteidigen gewesen. Du hast einige dieser Würfe, sei es besagter Skyhook oder sei es der Fadeaway von Dirk, das sind häufig Moves, die so effektiv sind, dass sie eben keinen wirklichen Counter haben defensiv. Und so war es beim Dreamshake natürlich auch, nur dass er im Prinzip eine Aneinanderkettung, unendliche Aneinanderkettung von Fakes, Pumpfakes, Drehungen und diverser Fußvirtuosität war und dementsprechend absolut ohne Gegenmittel. Ja, und ich glaube, bei kaum einem anderen Move nehmen wir vielleicht noch den Killer-Crossover von Allen Iverson mit dazu, sieht der Gegner so bescheuert aus, wie wenn er auf den Dreamshake 2-3 Mal hintereinander reinfällt. Du hast es gerade gesagt. Hello, Tyronn Lue. Im Vergleich zu anderen, die so einen Move ihr eigen gemacht haben, ist er natürlich auch daraus entstanden, dass er auf die körperlichen Fähigkeiten des Spielers daher resultiert. Das war bei Kareem mit seiner Statur, der Skyhook, natürlich ein unerreichter Schuss, den niemand blocken konnte. Bei Dirk so einen großen Spieler, so einen großen Power Forward, der so effizient schießt, mit so einer perfekt ausgerechneten Flugkurve, wie ihr das alle in dem Film wahrscheinlich von Holger Geschwindner gesehen habt, gab es auch noch nicht zu verteidigen. Und die Fußarbeit für einen Fünfer, für einen Center in Person von Hakeem Olajuwon hat man so vorher auch noch nicht gesehen. Ja, absolut virtuos. Vielleicht räumen wir da aber auch direkt mal mit so einem kleinen Mythos auf. Du hast eben nämlich darüber gesprochen. Hakeem Olajuwon, und wir fangen, wie ihr das ja kennt, ein bisschen biografisch an und wollen das ein bisschen strukturieren. Wir versuchen uns dran zu halten. Natürlich springt unser Kopf immer ein bisschen von Highlight zu Highlight. Aber fangen wir mal an mit der Geschichte, wie sie häufig erzählt wird, und das ist in Nigeria. Hakeem Olajuwon ist aufgewachsen ohne Basketball. Und das wird häufig sehr, sehr, sehr früh genannt, vor allem in Bezug eben auf die genannte Fußarbeit und diese Virtuosität auf dem Basketballplatz später. Du hast es eben eingangs gesagt, bevor wir auf den roten Aufnahmeknopf gedrückt haben. Das ist eigentlich ja ziemlicher Stuss. Wieso denn? Ja, also generell hilft es wahrscheinlich immer, wenn man sich Inspiration aus anderen Sportarten holt, aber es wird gerne so in den NBA-Fabeln über die Jahre sich erzählt, dass die Fußarbeit von Hakeem Olajuwon, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Dreamshake daher kommt, dass er mit Fußballspielen angefangen hat. Nun ist es aber so, dass Hakeem Olajuwon zwar sehr spät mit dem Basketball angefangen hat und auch tatsächlich früher Fußball gespielt hat, aber zumeist als Torwart. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die Position des Torwarts dich automatisch dafür vorbereitet, dann beim Basketball eine fantastische Fußarbeit zu haben. Ich glaube eher, dass das natürlichem Talent geschuldet ist. Wie gesagt, es schadet nicht, andere Sportarten zu spielen, um generell athletischer ausgebildet zu sein. Aber es ausschließlich auf seine fußballerischen Qualitäten im Tor zurückzuführen, halte ich doch sehr gewagt, muss ich sagen. Also er war dann eher so der Jens Lehmann anstatt der Samuel Eto'o. Ja, der erste mitspielende Torwart, wenn du so willst. Ja, okay, touché. Aber kommen wir vielleicht, machen wir ein bisschen den Rewind verschneller oder machen wir ein bisschen schneller und springen zu seiner Zeit dann eben schon in Amerika, wo er aufs College gegangen ist mit ja schon auch einem der NBA Grands mit Clyde Drexler. Ist er in Houston tatsächlich auch schon aufs College gegangen und hat da eigentlich schon gezeigt, was ihn später in seiner Profikarriere auch ausmachen würde. Und zwar ist das diese professionelle Einstellung, die Gier nach Erfolg, aber eben auch diese minutiöse Arbeit im Gym. Ich denke, das wirst du auch ganz gern nochmal aufzeigen können. Er hat im Finale gestanden, er hat im NCAA Final Four gegen Michael Jordan und den UNC Tar Heels dann verloren, kam aber immer wieder zurück und wurde jedes Mal schon am College ein bisschen besser. Ja, absolut. Und am Anfang seiner College-Karriere, das zeigt unter anderem auch eine schöne Doku, die es über ihn von ESPN gibt, war er doch noch sehr roh. Aufgrund seiner Statur und auch der Sprungkraft schon ganz früh einer der besten Defensivspieler und Shotblocker auf seiner Position, aber offensiv eben noch überhaupt nicht für diese Athletik und technische Spielweise bekannt. Das kam dann erst so im zweiten und dritten Jahr im College, als er nämlich angefangen hat im Sommer mit keinem anderen als Moses Malone, ebenfalls vor allem zu der Zeit einer der besten auf seiner Position zu arbeiten, der ihm so die Grundlagen des Offensivspiels beigebracht hat. Und das eben gepaart mit diesem Bewegungstalent, was Olajuwon ja seine ganze Karriere lang war, wurde er dann im folgenden College-Jahr, im letzten College-Jahr zu einer Waffe, dann auch offensiv einer der besten Spieler im College, seine Defensivqualitäten nicht eingebüßt, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass er natürlich sehr hoch und höher geht's eigentlich nicht gedraftet worden ist. Ja, Moses Malone eigentlich ja ein Charakter für eine eigene Memorial-Folge, fällt mir da direkt mal ein, eines der coolsten und geilsten Zitate rausgehauen hat, die es so bislang gab, als er gefragt worden ist, ja, wie sieht er denn die Chancen in den Playoffs für seine Mannschaft? Ich glaube, es waren damals schon die 76ers. Da hat er einfach gesagt, ja, 4-4-4. 4-4-4. Schön permanent nur Sweeps. Aber zurück auf Hakeem Olajuwon. Wie gesagt, er hat sein Spiel immer schon ein Stück weit auf die nächste Stufe geholt und ich glaube, dann immer wieder anzugreifen, wo ja auch damals dann schon signifikantes Geld auf ihn wartete in der NBA. Er musste ja nichts mehr beweisen. Es war eigentlich klar, dass er extrem hoch gedraftet werden würde als Fünfer, als Rim-Protector und Scorer mit seiner filigranen Spielweise. Aber er ist dann doch immer wieder an die Uni zurückgekehrt, um eben dann doch den Uni-Titel zu holen. Das hat nicht sollen sein. Er hat dann eben, wie gesagt, gegen Georgetown verloren. Und das Matchup mit Patrick Ewing sollte er dann während seiner NBA-Karriere dann wohl noch mal das ein oder andere Mal zurückkehren. Ja, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch mal drauf. Überraschend eigentlich aber trotzdem, dass er an 1 gedraftet worden ist von den Houston Rockets. Aber die Houston Rockets hatten schon in Ralph Sampson den Rookie of the Year im Kader 1983. Und dann mit Hakeem Olajuwon einen zweiten Fünfer gedraftet. Das erinnert heutzutage so ein bisschen an die Philadelphia 76ers, wenn auch in anderer Qualität. die ohne Ende Big Men gedraftet haben, aber nachdem du einen Fünfer und Ralph Sampson seinerzeit damals, ich glaube 2,20 Meter oder 2,21 Meter irgendwie groß, habe ich jetzt in Vorbereitung gelesen, wenn du so jemanden schon im Team hast, der dann auch Rookie of the Year wird, also auf der Position eigentlich ein Garant für die nächsten Jahre, ist es schon eher ungewöhnlich, dann den zweiten Fünfer nochmal hinterher zu draften, und so wurden die beiden dann die ersten Twin Towers in der NBA. Den Spitznamen hatten sie dann in den ersten Jahren inne. Na gut, irgendwo klopft Greg Oden an die Türe und sagt, hey, ich wurde vor Kevin Durant gedraftet. Und das ist tatsächlich ja häufig der Fall, dass man dann sagt, im Zweifel nehmen Franchises immer den vielversprechenden großen Spieler, weil you can't teach height. Das große Zitat ist bis heute in der NBA durchgehend eines der Mantras von GMs. Und ich würde allerdings gegenhalten, dass, da wäre es interessant, nachher nochmal drauf zu sprechen zu kommen, wenn wir mit der Karriere durch sind sozusagen, dass er durchaus rechtfertigt, wieso er eben nicht vor dem GOAT, besten Spieler aller Zeiten gedraftet worden ist. Ich glaube, dass so krass es sich jetzt auch anhört, das nicht unbedingt eine Fehlentscheidung gewesen ist von Duisburg. Nee, mir ging es auch jetzt gar nicht darum, ob man ihn vor oder nach Jordan, also ich meine, mit Jordan hätte man wahrscheinlich auch nichts falsch gemacht, aber die Entscheidung im Nachhinein war auf keinen Fall falsch, denn wir können ja dann mal auf die ersten Jahre gehen. Mit Ralph Sampson zusammen, diese beiden angesprochenen Twin Towers, ging es dann relativ schnell tatsächlich ins Finale. Also sah es erst so aus, als würde tatsächlich diese beiden die Zukunft der Houston Rockets sein. Man verlor dann 1986 aber, und das könnt ihr in Memory Lane Folge, ich glaube, 2 nachhören, als es um Larry Bird ging, gegen die bockstarken Boston Celtics. Und im Jahr danach direkt hat sich Ralph Sampson verletzt und kam auch nie wieder in diese Form zurück. Und schon wurde aus den Twin Towern dann Hakeem Olajuwon alleine auf der 5. Insofern hat man dann auch rückblickend ganz gut daran getan, diese Position dann vielleicht doppelt zu stärken, wo man erst gesagt hat, naja, warum denn schon wieder ein Center? 3 Jahre später sah das Ganze schon anders aus. Es war eben auch die Liga der großen Jungs, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, die Center haben die Liga dominiert, nicht nur defensiv, wie es vielleicht jetzt so ein bisschen der Fall ist. In der schnellen Fast-Pace-NBA geht es eher dann nur um Rim-Protection, dann hast du die Rudy Goberts der Liga, die aber offensiv sehr roh sind, die dann vielleicht so ein bisschen im Pick-and-Roll, der Andre Jordan rollt hart zum Korb und kann dann eben per Lob finishen. Das war damals ziemlich anders. Du hattest wirklich Virtuosen, die sonst auch in irgendwie einem Staatsorchester mit streichen könnten, die da unterm Korb gespielt haben. Offensiv war das allererste Sahne, die Patrick Ewings dieser Welt. Auch damals noch Moses Malone, Charles Barkley, so sehr über seine Power kam, hat er dir halt auch mal schön 26, 28 Punkte reingedrückt. Das war schon eine andere Ära innerhalb der NBA. Insofern, du sagst es, durchaus nachvollziehbar. Interessant finde ich noch, wir haben über James Harden gesprochen. Passend natürlich auch dazu, wer es also jetzt noch nicht gehört hat. Die letzte Folge, die reguläre Folge von From Downtown, hat sich ja mit den Houston Rockets beschäftigt. Da habe ich davon geschwärmt, wie krass ja die Windshares sind von James Harden dieses Jahr. Wenn man sich anguckt, dass Hakeem in seiner Rookie-Saison Windshares von 10,2 aufgelegt hat, dann steht bei mir schon der Wahnsinn in den Augen. Das ist also schon bedeutend dafür, was er direkt instantly dem Team gebracht hat. Ja, und wenn wir dann gleich weitergehen in seiner Karriere, dann explodieren diese Werte förmlich nochmal. Ja, ich habe es gerade gesagt, die erste Finalteilnahme 1986 wurde verloren. Danach ist das Team so ein bisschen neu aufgestellt worden. Ralph Sampson, hatte ich erwähnt, verletzt, kam nie wieder so richtig an seine Form zurück, wurde dann nach Golden State getradet und das Team wurde um Hakeem Olajuwon neu aufgebaut. Mit den Namen, die dann auch hinterher, als es dann nochmal in die Finals ging und dann so die Blüte der Houston Rockets in den 90er Jahren kam, dann eine tragende Rolle gespielt haben. Kenny Smith, der erste, The Jet. Jet. Für uns ist aber tatsächlich, glaube ich, Jason Terry unser Original-Jet. Mein Jet auf jeden Fall und seiner, glaube ich, Fall. Auch. Genau. Kenny Smith, ja, kennt ihr aus der TNT-Crew. Der Point Guard, damals zu den Houston Rockets gekommen, Otis Thorpe, Vernon Maxwell, alles so Pieces, die sich so langsam um Hakeem Olajuwon drumherum gefunden haben. Und dann schon den Weg bereitet haben, Ende der 80er Jahre, dass man dann Anfang bis Mitte der 90er Jahre so erfolgreich mit den Rockets war. Ja, und ich glaube, während man ein solides Fundament gesetzt hat in Houston, muss man dazu sagen, der Erfolg blieb halt nach dieser frühen Finalteilnahme dann doch recht aus. Zumindest was die Playoffs betraf, wenn man da jetzt ein bisschen vorspult, die Prime-Jahre 25 bis 28 von Hakeem, allesamt First-Round-Exits. 4 Jahre hintereinander, goodbye nach der ersten Runde. 87, 88 hat er halt dann auch schön in 4 Spielen 37, 5 und 17 aufgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das eben noch bei einem anderen Pace. Über die 4 Jahre und Erstrunden aus gerechnet waren es dann irgendwie 26, 14, 2,2 Steals und 3,5 Blocks. Also wenn wir jetzt irgendwie über Giannis sprechen und wie verrückt das alles ist, dann setzt du auf einmal ihn in eine Zeitmaschine und dann hast du dann nochmal einen ganz anderen Außerirdischen, der da auf dem Parkett rumgewirbelt ist und seine Fakes gemacht hat. Ja, das aber interessant, vielleicht das noch als letzten Punkt, bevor ich dir das Parkett sozusagen sprichwörtlich lasse. Ich finde es interessant, dass es jetzt nicht groß so Trade oder Gerüchte gab, dass er dann eben doch in der Free Agency dann den Verein verlässt. Mhm. Ich glaube schon, dass es das ein oder andere gab, aber letztlich, soweit ich das weiß, war es nie so nah, dass er wirklich gesagt hat, so Jungs, jetzt aber mal zweite Runde oder ich mach mich vom Acker. Ja, ich meine, da kann sich natürlich über die Jahre schon eine gewisse Frustration einstellen, aber vielleicht durch seine Verbindung zu Houston, zu der Stadt, zu dem Umfeld, dadurch, dass er schon College gespielt hat, ist es vielleicht so gewesen, dass er der Stadt dann auch treu geblieben ist. Und es sollte ja dann belohnt werden. Der wichtigste Einschnitt wahrscheinlich 1992, als Rudy Tomjanovic, der spätere Championship-Coach, dann das Team übernommen hat und gleichzeitig im 92er Draft Robert Horry gedraftet wurde und nur ein Jahr später Sam Cassell und Mario Alley. Damit war das Team für die Championship im nächsten Jahr oder beziehungsweise erstmal für einen tiefen Playoff-Run gerüstet. Zusätzlich als Rahmenbedingung vielleicht nicht ganz unwichtig, hat dann in dem Jahr Michael Jordan seine Karriere beendet. insofern war ein potenzieller Abonnementmeister erstmal vom Feld, beziehungsweise hat das Feld so ein bisschen geräumt und das mit dem verstärkten Kader und dem Trainerwechsel der Rockets hat dann schlussendlich dazu geführt, dass sie gegen die Knicks in den Finals standen. Ja, du sprichst zwei Dinge an. Also ich glaube, eine Sache, die so ein bisschen über der Karriere von Hakeem Olajuwon schwebt, ist immer, ja, er hat eben 2 Ringe geholt und 2 Finals-MVPs dann eben sich auch abgestaubt. Aber das war ja alles nur, als dann Jordan eben nicht mehr da war und als im Sabbatical war und das ist ja alles irgendwie nur halb so viel wert. Das würde ich einerseits gleich gern mal beleuchten, oder aber auch andererseits, dass man natürlich sagen muss, hey, es ist jetzt auch nicht so, als hätte er jedes Jahr in den Finals gegen Jordan verloren. Also sie sind gar nicht mal so weit gekommen, dass sie eben dann den Westen für sich entschieden haben und dann eben in den Finals letztlich gegen die übermächtigen Bulls spielten. Das sind also zwei Dinge, die man wohl abwägen muss, was so die Karriere von Olajuwon betrifft. Das erste, was ich gesagt habe, ich glaube, das ist natürlich ein bisschen unfair. Wir sprechen so viel von Championship Windows und dieser besagten Opportunity, die es geben muss, wenn man die perfekte Welle hat. Und das ist wirklich so, so rar in der NBA und das sogar, wenn man so ein transzendentes Talent hat wie Olajuwon. Das war dann eben 93 bis 95 der Fall und da haben sie es dann tatsächlich auch geschafft. Mir wäre es auch zu einfach zu sagen, das ist alles nur, weil Michael Jordan in dem Jahr lieber Baseball als Basketball gespielt hat. Natürlich wären die Bulls, die vorher Champion geworden sind, mehrmals die Favoriten gewesen, aber das weißt du schlussendlich nie. Und ich denke, das in Abrede zu stellen, dass Olajuwon nur deswegen seine Titel gewonnen hat, wäre mir auch ein bisschen zu billig, zumal im Osten die Konkurrenz damals damals noch, muss man ja sagen, in Form der New York Knicks jetzt auch nicht nur Laufkundschaft gewesen ist. Es kam nämlich dann im Finale zum Zusammentreffen seines alten College-Rivalen Patrick Ewing, der damals noch das Georgetown, hattest du eben erwähnt, NCAA-Finale für sich entschieden hat, aber dann in einer 7-Spiele-Serie die Houston Rockets das für sich entscheiden konnten. Einschneidendster Moment vielleicht Spiel 6. Die Knicks hatten in Form von John Starks den Sieg und die Serie und die Meisterschaft auf der Hand und den Dreierversuch, oder war es ein langer Zweier, ich weiß es nicht mehr genau, von John Starks hat Hakeem Olajuwon dann geblockt, insofern auch so ein Career-Defining Moment. Ich habe zu dieser Serie einen, naja, so Fun-Fact ist vielleicht das falsche Wort, aber weißt du, vielleicht hast du es irgendwann schon mal gehört, warum Spiel 5 in dieser Serie eins der am wenigsten geschauten Spiele aller Zeiten der NBA Finals war? Irgendwas anderes war währenddessen wahrscheinlich dann genau. Dran. Ich weiß nicht, vielleicht war es der Launch von irgendeinem Gassenhauer oder so. Es war tatsächlich der Tag und genau die Stunde, in der das Spiel übertragen worden ist, als O.J. Simpson mit seinem weißen Bronco die Flucht in Los Angeles angetreten hat und das Spiel... Und alle haben live eingeschaltet. Alle haben live angeschaltet, alle Sender sind rübergegangen auf diese Polizeiverfolgungsjagd und tatsächlich wurde auch das Final damals auf ABC nur im Splitscreen gezeigt. Und der andere Screen war auf diesem Auto von O.J. Simpson. Es hat also niemanden interessiert, wie dieses Spiel 5 ausgegangen ist oder was da passiert. Das ist in der Tat kurios und das krass. Wusste ich nicht. Da bin ich nicht drüber gestolpert. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht folgender Vergleich ist. Ich denke, wenn man sich das anguckt, dass so zwei Schwergewichte aufeinandertreffen in den Finals, dann ist das so ein bisschen wie in diesem Blockbuster-Film aus Japan, schön trashig aus den 70er Jahren. King Kong gegen Godzilla. Und dann siehst du so diesen Schrei von King Kong, von Godzilla, dieses, ich möchte es ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt nachmachen. Und dann werden irgendwie mit großen Explosionen fallen alle Gebäude in sich zusammen. So ungefähr waren die Finals in a nutshell, als diese beiden Urgewalten aufeinander getroffen sind. Und es lohnt sich wirklich die YouTube Vault mal zu öffnen und sich das anzuschauen. Das war wirklich großartiger Basketball von beiden. Es gab Adjustments on the fly, Double Teams wurden wie Fliegen auf beide geworfen, so dass man dann wirklich rauspassen musste und da hat man wirklich sehr guten Basketball gesehen. Du hast es eingangs erwähnt. Du glaubst, dass diese Dominanz von Olajuwon über Ewing ein bisschen zu stark herausgearbeitet ist. Also ich glaube, auch als Knicks-Fan muss ich sagen, der Finals-MVP selbstverständlich gerechtfertigt und er war der bessere Scorer, er war der bessere, insgesamt der bessere Spieler, aber die, sag ich mal so, die Geschichte wird ja so ein bisschen so erzählt oder die Narrative ist, dass Ewing absolut zerstört worden ist von Hakeem Olajuwon in diesen Finals und das einmal aufgrund der Tatsache, dass es 7 Spiele waren, finde ich, kann man schwer davon reden, dass der eine beste Spieler den anderen besten Spieler völlig zerstört hat. Und wenn man sich die Stats der beiden anguckt, dann sind die von Olajuwon schon imposanter. Aber am Ende des Tages hat über 7 Spiele Ewing fast 19, 12 und 4 Blocks pro Spiel aufgelegt. Da ist es, glaube ich, schwer davon zu sprechen, dass er total dominiert worden ist. Auch wenn völlig zu Recht Olajuwon als der bessere Spieler der Serie hinterher rausgegangen ist. 36,2% aus dem Feld ist natürlich ein bisschen fies, Käse, aber, ja. Aber das kann man natürlich schon relativieren, dass insbesondere bei engen Spielen, und ich glaube, da würde man insgeheim vielen Leuten recht geben, sagen wir jetzt einfach mal, LeBron, Westbrook, Curry, sonst wer ist 6 von 20, lass ihn 6 von 24 sein und du bist im 7. Spiel und bist mit Abstand der beste Spieler in deinem Team, dann würdest du doch trotzdem sofort immer wieder zu deinem besten Spieler gehen und sagen, ja, ist egal, klar. Komm, der nächste sitzt oder mach. Insofern, klar, sieht das auf dem Papier nicht so super aus, aber ich glaube trotzdem, dass das im Großen und Ganzen im Orchester der New York Knicks nachzuvollziehen ist. Ja, lass uns über das nächste Jahr sprechen, denn da gab es nach der ersten Championship und dem ersten Finals MVP dann den ersten personellen großen Einschnitt. Otis Thorpe, hatte ich gerade erwähnt, wurde dann nach Portland getradet für seinen alten College-Freund, für Clyde Drexler, der ihm dabei helfen sollte, den zweiten Titel zu erringen. Ja, es ging dann tatsächlich auch gegen Charles Barkley, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, oder aufgeschrieben habe, dann in der zweiten Runde der Western Conference. Und das ist natürlich ein interessantes Matchup gewesen, gerade wenn man da fast verloren hat. Man hat, glaube ich, die ersten zwei Heimspiele abgegeben und hat es noch geschafft, sich zurück in die Serie zu kämpfen und wieder ein Spiel 7. Es waren also im Prinzip in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das verflixte, oder nicht das verflixte, sondern das entscheidende Spiel 7. Und dann die Coronas, die man gezeigt hat, um ins Finale, in Barkley dem Fall die Conference Finals. Entscheidende Freiwürfe. Ja, ja, und ich glaube, das darfst du ihm nicht nochmal vorspielen, sonst setzt er sich in den Kühlschrank und isst bis an sein Lebensende Hamburg. Ja, das kann sein. Also, ich denke, das ja, ist der Fall. Am Ende des Tages hat es aber dann für die Houston Rockets gereicht, mit Clyde Drexler zusammen die Championship zu bestätigen. Du hast vorhin gesagt, dieses Championship Window, das ist natürlich bei allen, auch bei allen großen Spielern immer recht klein am Ende des Tages. Und ich glaube, gerade eine Back-to-Back-Championship ist eigentlich, A, ist sie sowieso sehr selten und dann den Protagonisten auch nicht hoch genug anzurechnen. Ja, was das Finale betrifft, da ging's gegen Dan-Ruhr-Gewalt. Ich habe jetzt eigentlich meine Metapher schon rausgehauen, indem ich irgendwie, was können wir denn jetzt machen, wenn gibt's jetzt Shaquille O'Neal, der junge Shaquille O'Neal, irgendwie vielleicht das Prequel oder das Sequel oder irgendwie sowas. Es ging jedenfalls gegen Shaquille O'Neal und Penny Hardaway, die die Bulls um Michael Jordan rausgeworfen haben, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Matchup gewesen, einfach weil dieses junge, frische Team eben auf einmal gegen die Seasoned Vets aus Houston dann eben standen, aber letztlich hat sich dann doch recht deutlich direkt gezeigt, dass Shaquille in dem Alter noch nicht ganz so weit war. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kam ein bisschen zu früh für alle Orlando Magic Fans. Natürlich schade, weil das die Vorzeichen dafür waren, dass dieses Shaq und Penny Duo zerbrochen ist am Ende des Tages, aber die Houston Rockets, die Veteranen, klar dominant, 4-0, die jungen Kerle abgefrühstückt. Aber ey Phil, da müssen wir echt Memory Lane mäßig nochmal drüber sprechen. Jetzt, was alleine wenn wir diese Namen aufzählen, was damals auf der 5 in der NBA rumgelaufen ist, von Shaq über, oder auf der 4 und der 5, Malone, Alonzo Mourning, Patrick Ewing, Olajuwon und so weiter und so fort, mein lieber Mann, da hat's wirklich fast jede Nacht richtig gekracht unterm Sean Kopf. Bradley. Sean Bradley, ja, nicht zu vergessen. Sean Bradley. Ja, und Tom und was ich wäre. Also schon krass. Man hat in dem letzten Meisterjahr sehen können, dass er dann nochmal komplett aufgedreht hat, gerade auch was das Finale betrifft, hat den zweithöchsten Wert, was die Punkte betrifft, in den Playoffs aufgelegt seiner Karriere. 33 Punkte im Schnitt, 33-10. Das ging danach ein bisschen runter. Das lag natürlich zum einen, dass man das Team nochmal verstärkt hat. Man hat zwei Jahre später nochmal wirklich nachgelegt und hat einen späten, und das mit Betonung auf spät, einen späten Charles Barkley unter Vertrag genommen, hat da nochmal einen weiteren Run versucht. Und natürlich auch Hakeem Olajuwon aged weniger gut wie ein guter Rotwein. Der hat dann doch einiges an Schnelligkeit verloren. Die Finesse war natürlich noch da, aber letztlich Father Time is undefeated, wie man so schön sagt. Ja, und gerade bei Big Man ist das ja immer so eine Sache, dass es dann relativ schnell geht. Das ist aber nett gesagt von dir, einen späten Charles Barkley. Du hättest auch ruhig einen dicken Charles Barkley sagen können. So ist es nicht. Hamburger beworfen. Genau, ja, das stimmt. Ja, du hast es gesagt, also der Erfolg auch mit Charles Barkley natürlich nicht mehr in Bestform, konnte dann auch nicht mehr wiederholt werden. Auf zwei Stats würde ich gerne noch kurz eingehen. Du hast gerade die Winshares und die Value Over Replacement in seiner Rookie-Saison genannt. In seinen Prime-Jahren, da wo es dann auch Richtung Championship geht, Winshares 16 in der Peak und Value Over Replacement 8,5. Also wenn Kann wir wirklich, machen. wenn Ja, also wenn wir wirklich jetzt von Harden und Westbrook und so weiter und so fort reden, der NBA-Fan, der vergisst so schnell. Dann sollte man vielleicht nochmal in die Bücher gucken und auf Hakeem Olajuwon. Ist halt tatsächlich so. Hat einmal, also ich nehme jetzt mal dieses grausame Toronto-Jahr raus, worüber wir gleich nochmal sprechen, hat nur in der Saison, wo er 37 Jahre alt war, ein PER von unter 21 aufgelegt. Unglaublich. Nur mit 37. Das ist wirklich was unglaublich. Was ist da los? Ja, Toronto ist tatsächlich für mich, wir hatten es gerade, als wir angefangen haben zu skypen und bevor wir aufgenommen haben, schon mal drüber gesprochen, für mich so ein bisschen das Geschmäckle oder der Wermutstropfen, wie man möchte. Er hat seine College-Karriere, als er aus Nigeria in die Staaten kam, in Houston begonnen, hat seine ganze NBA-Karriere gespielt. Für mich total schade, dass es dieses eine Jahr in Toronto dann auch nicht mehr als wirklich dominanter Spieler, der ja die ganze Karriere lang war, dann noch sein musste. Das finde ich irgendwie schade. Er hätte einer dieser Spieler wie Kobe oder wie Dirk jetzt aus jüngerer Vergangenheit sein können, der bei einem Club seine ganze NBA-Karriere dann auch dementsprechend erfolgreich bestreitet, plus sogar College. Blöd irgendwie. Ja, ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, wieso er dann tatsächlich weggegangen ist. Ich meine letztlich, die Houston Rockets haben ihn abgegeben in einem Trade, haben da noch tatsächlich einen späten First-Rounder rausbekommen, 2002, und einen Second-Rounder für diesen Einjahres-Rental. Aber sieht jetzt auf dem Papier für Houston nicht gut aus. Man tradet seine Legenden nicht. Im Gegenteil, wenn man wirklich sowas hat, so eine Konstanz und so eine Legacy, die sogar noch vergoldet worden ist, im Sinn von zweier Meisterschaften, dann bin ich wirklich da ein bisschen speziell aufgestellt und ich kann mir vorstellen, dass du das auch bist. Dann zahlst du ihm jeden Preis, den er haben möchte, setzt eine Statue hin und absolut. Wenn er dann irgendwie noch 3 Jahre Hausmeister sein möchte, dann baust du ihm einen goldenen Thron und dann darf er Hausmeister sein. Apropos Hausmeister, er ist ja danach sofort wieder zu den Houston Rockets zurückgekommen. zwar nicht als Hausmeister, aber als Mentor für Yao Ming, der die nächste goldene Big Man-Ära einläuten soll, aber das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge. Ja, das hat er lange Zeit dann noch gemacht bei den Rockets und ist ja jetzt immer noch so ein bisschen, gerade auch wenn es darum geht, Free Agents zu den Rockets zu ziehen, immer noch so Spokesperson für den Verein. Und worüber vielleicht auch noch eine Sekunde gequatscht werden sollte, ist das, was er so jeden Sommer mit anderen NBA-Stars macht. Ja, sein Camp ist sicherlich so das berühmteste, vor allem auf jeden Fall, was Ex-NBA-Spieler betrifft. Ich glaube, das lässt sich auch wieder zurückführen an seine Mentalität, seine Arbeitseinstellung. Ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch eben auch so viele große Namen in der NBA seinen Rat gesucht haben, sei es Kobe Bryant, sei es Kevin Garnett oder eben dann auch immer Stoudemire, der einige Jahre versucht hat, da sich das ein oder andere abzugucken. Mhm. Ob das nun erfolgreich war, das, wie gesagt, lasse ich dir zum Urteilen, aber generell macht er damit natürlich ganz gut Geld, kann ab und zu nochmal ins Gym, aber muss sich nicht überarbeiten. Man sieht ihn sehr häufig in der Seitenlinie, Frontcourt bei den Rockets, wo er sicherlich Spaß haben wird, dieses Jahr ein bisschen zuzuschauen. Ja, cool. Irgendwelche letzten Worte eines seiner größten Fans, was ich erst gerade erfahren habe? Phil? Also gut, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Kinderzimmer voller Poster gehabt habe, aber es ist schon so, dass ich sagen muss, dass ich in der Retro-Perspektive er sicherlich der Spieler ist, den ich am liebsten anschaue. Zu Recht. Und der, glaube ich, auch einfach alles drauf hatte. Ich meine, wir haben jetzt gar nicht das ganze Resümee vorgelesen, doppelter Defensive Player of the Year, MVP, zweimal Finals MVP, NBA Leader in Blocks und so weiter und so fort. Also da könnte man wirklich im Prinzip wirklich 30 Minuten lang nur Zahlen vorlesen und dann hätte man noch nicht die Größe und den Impact aufgezählt, den er auf das Spiel mit dem orangenen Ball hat. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mit einem kleinen Soundbite und diesmal von dem Trainer seiner Championship-Jahre, der darauf geantwortet hat, dass die Houston Rockets im zweiten Jahr so ein bisschen abgeschrieben worden sind und nicht mehr als Meisterschaftsfavorit galten, weil sie auch nur als Sechster in die Playoffs eingezogen waren. Damit machen wir dann für heute Schluss und wir hören uns dann in den nächsten Tagen mit der regulären Folge wieder und ihr dürft gespannt sein, was euch beim nächsten Mal Memory Lane erwartet. Also, bis dahin, from downtown. Reingehauen. Non-believers all along the way. I have one thing to say to those non-believers. Don't ever underestimate the heart of a champion. Yeah!